und mehr nicht. Und das wäre sozusagen genau der Punkt, wo in diesem berühmten These 114 und so weiter bei de Boer auch, wo de Boer auch nicht weitergeht, aber gleichwohl allen Beobachtern nicht entgangen ist, dass de Boer diesen 1923er Zuschreibungsklassenbewusstseins, du sagst Fetisch, Fetisch ist dann aber, denke ich, der Fetischbegriff greift da so nicht mehr, das ist dann in aller Welts pardon, Wischiwaschi. Klassenfetisch oder wie? Ja. Also, was ist Klassenfetisch? Man entfernt sich dann leicht, also das ist wie bei Entfremdung und so weiter, das war mal so inflationär. Ich wollte mal in der Krisenzeit, als ich Krisis durchquerte, vor 15 Jahren oder sowas, da wollte ich mal gerne einen Aufsatz schreiben, Fetisch. Die haben sogar damals fetischistischen Produktionsweisen dann aus dem Hut gezaubert und so weiter. Also da kann man alles mitmachen sozusagen, genauso wie mit der Formel Realabstraktion. Da muss man also sehr, sehr vorsichtig sein. Wir dürfen nie vergessen, dass Marx den Fetischbegriff einführt, ich weiß es nicht, weil du es auch in einem Buch herausgearbeitet hast, als eine Analogie. Es ist eine Analogie, und das führt uns zu dem Punkt zurück, die aus der religiösen Nebelregion, aus der religiösen Sphäre genommen ist, also der reinen Subjektivität, eben Ideologie als nicht gesellschaftliches Sein, als eine reine Funktion im gesellschaftlichen Sein, ja, und eben nicht Sein, materialistisch, historisch, ontologisch betrachtet, wie Lukács das führt, also seinstheoretisch, nicht heideggerianisch. Und das ist eine Frage, wie kann diese Funktion, diese ideelle Funktion, tatsächlich so gestärkt werden, dass die Kategorie Möglichkeit als eine materielle Möglichkeit, als aber auch vor allem, und das führt auf diesen Begriff von dieser Streitpunkt der Begrifflichkeit von Arbeit, die und von Moment gerade, das ist so ein Hegelscher Terminus, der hier auch immer spukt, vom ich kann das natürlich jetzt nicht explizieren, diese ganzen Hegelschen Kategorien, die da zugrunde liegen, diesen ganzen Diskussionen, und die man überhaupt nicht, auf die man zurückgehen muss. Jedenfalls ist das diese Frage ja doch das Leben. Bei Hegel kommt es in der Logik, und zwar in der konkreten Logik, der Begriffslogik, der Logik der Konkretion, kommt es direkt nach dem Teleologie-Kapitel. Also der Teleologie, ne, da sind wir beim Biene-Baumeister-Modell sozusagen bei Marx, die teleologische Setzung als menschliche Arbeits- im Stoffwechselprozess Natur, menschliche, das kann man nicht für den Tätigkeitsbegriff ersetzen. Diese teleologische Arbeit, die Marx sogar als ewige Bestimmung sich sogar versteigt zu bezeichnen, so sehr insistiert er auf dem substanziellen Gattungswesentlichen der Arbeit, des ungeteilten Arbeitsbegriffs. Da kommt bei Hegel nach dem Teleologie-Kapitel direkt als letzter Teil der Begriffslogik innerhalb des Abschnitts die Idee, da ist die erste Kategorie das Leben. Das ist halt bei Hegel und dann bei Marx entsprechend ein sehr materieller, materialistischer Begriff von Idee, nämlich aus Bedürfnislagen, der dort gezeichnet wird. Und das lebendige Individuum, der Lebensprozess, ja, das ist dieser Inbegriff dessen, was Marx und andere damals gegen den Geist, die Geistesphilosophie der Junghegelianer als Materialismus etablieren und umschreiben. Da geht nicht um irgendeinen Materiebegriff oder sowas, der sich ja immer zwischen den Fingern durchläuft, wenn du den festhalten willst. Das ist ja nicht so ein Ärztematerialismus, so ein bürgerlicher Materialismus, sondern das ist so etwas Stoffliches, sondern das ist der historische, das fällt mit dem historischen Lebensprozess der Menschen und der Gattung zusammen. Und da entstehen dann bestimmte Trennungen, die Klassentrennungen und auch die Trennung des Geschlechts, die sich dann immer als naturhaft, naturwüchsig ausweisen und zu naturalisieren versuchen, ideologisch und interessengebunden. Es entspringt also, marxisch ausgedrückt, auch bei Hegel schon aus dem Arbeitsprozess, das Leben, der Begriff das Leben. Und das ist unlösbar vom System der Bedürfnisse, natürlich auch von dem System der natürlichen Bedürfnisse. Und das, bei Marx wird das dann zu den radikalen und enormen Bedürfnissen. Und das nur angetippt, die Begrifflichkeiten.